Lanzetti frei. Rannt er rot und wurde zum Schrei, gibt Sacco und Lanzetti frei. Und der Schrei lief rund um die Welt, und im Kampf hat jeder gefühlt, diese Kraft, die hinter euch steht, die Kraft der Solidarität. Diese Kraft, die hinter euch steht, die Kraft der Solidarität. Stügel heikere Schar, Sakove, wann sind die Özgürmür?